man sieht es mir nicht an, doch ich bin ein Gentleman, weil ich in Sachen Romantik noch kein Ende kenn. Ich hol die Dame von zu Hause ab mit meinem Jeep und schwör ihr, dass es für mich außer ihr sonst keine gibt. Ich hör ihr zu, ich versteh sie, ich lass ihr jede Freiheit. Ich unterdrück meine Geilheit, ich ess besser nicht viel Eiweiß. Ich sag ihr, dass eine Königin auch einen König braucht und sag ihr, sie hat schöne Augen, ich geh ihr einen Döner kaufen. Ich hol ihr die Sterne vom Himmel wie ein Astronaut. Ich sag ihr, du und ich, guck uns an, das passt genau. Ich lass mein Charme spielen und es wird warm hier. Langsam halt ich's nicht mehr aus, ich muss jetzt Toni, sag's ihr. Lass dich viel reden, ich will ficken, ich will ficken. Bumsen, blasen, necken, schwitzen, abspritzen, ficken, ficken. Raus, rein, rein, raus, eintauchen, eintauchen. Dicke Schwänze, dicke Titten, ich will ficken, ich will ficken. Mein Schwanz ist seit Stunden schon steif, er wächst mit der Zeit. Was heißt, wenn ich dich fick, gibt es eine Zerreißprobe. Bring niemand mit zu unserem Date, sonst gibt es zwei Tote. Ich will nicht faseln, ich will nur ficken. Jetzt weiß ich, was ne Sau ist. Herrlich, wie es rausspritzt auf dein Auge. Halbe Stunde Pause, das ist mir zu viel. Du musst mir glauben, bis dahin werde ich explodieren. Ich fahr mein Penis hoch wie ein Teleskop. Die Braut, die drauf kaut, ist ein Profi. Und das muss sie auch sein, sonst würde sie laut schreien. Raus, rein, rein, raus. Und das von ganz allein. Ich will reden, ich will ficken, ich will ficken. Bumsen, blasen, necken, schwitzen, abspritzen, ficken, ficken. Raus, rein, rein, raus, eintauchen, eintauchen. Dicke Schwänze, dicke Titten, ich will ficken, ich will ficken. Komm, lass nicht viel reden, ich will ficken, ich will ficken. Bumsen, blasen, lecken, schwitzen, abspritzen, ficken, ficken. Raus, rein, rein, raus, eintauchen, eintauchen. Dicke Schwänze, dicke Titten, ich will ficken. Nimm ihn mit zu mir nach Haus. Ich schalte die Videokamera ein, Licht lass ich an und zieh ihn aus. Das, was ich will, muss er machen. Wenn er gut ist, darf er mich anfassen. All die ganzen schweinischen Sachen. Rein, raus, bitte mit Klatschen. Ich brauch kein Rendezvous, Arsch so fett, greif ordentlich zu. Vergiss das Bett, wir tun's im Flur. Ich und müde, keine Spur. Los, weiter, weiter, du weißt, dass wir Zeit haben, weiter. Ich brauch's noch ein bisschen heißer. Ich komme beinahe. Irgendwie passt noch nicht, gib dir mir Mühe, ich will, dass ich glühe. Zeig, was du kannst, zeig dein oder ich zeig dir die Tür. Ich bin ein Freak, Baby, ich brauch's heute tief. Zieh an meinen Hang, Cowboy, und zeig mir, wie du schießt. Komm, lass dich viel reden, ich will ficken, ich will ficken. Bumsen, blasen, necken, schwitzen, abspritzen, ficken, ficken. Raus, rein, rein, raus, eintauchen, eintauchen. Dicke Schwänze, dicke Titten, ich will ficken. Nicht viel reden, ich will ficken, ich will ficken. Bumsen, blasen, lecken, schwitzen, abspritzen, ficken, ficken. Raus, rein, rein, raus, eintauchen, eintauchen. Dicke Schwänze, dicke Titten, ich will ficken, ich will ficken.